إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Die Almosen sind nur für die Armen. Die Armen, die Fuqara, das sind die Armen, die wirklich gar nichts haben. Die Masakin, die Bedürftigen, das sind die, die zwar haben, aber nicht genug, um ihre Bedürfnisse wirklich zu erfüllen. Diejenigen, die damit beschäftigt sind, das heißt die Leute, die dafür arbeiten, die Zakat einzuholen, sie zu berechnen, sie zu verteilen. Ja, die Arbeiter, der Zakat, die kriegen auch einen Teil davon. Diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, wal Mu'allafa, die Qulubuhum, das sind die anderen Stämme, Gemeinschaften, Völker, auch Individuen, die vielleicht zum Islam neigen und deren Herzen man noch näher bringen möchte und sie gewinnen möchte für einen selbst. Und denen kann man also auch einen Teil von der Zakat geben. Wa fir riqab, und auch um Knechte, Sklaven loszukaufen, freizukaufen. Die Verschuldeten, das sind die Menschen, die Schulden haben, nicht schaffen, sie alleine abzubezahlen, denen kann auch geholfen werden. Wa fi sabilillah, und auf Allahs Weg. Auf Allahs Weg ist ein sehr weiter Begriff. Aus Hadithen erfahren wir, dass darunter auch zum Beispiel die Hajj und die Umrah fällt, die Pilgerfahrten. Wenn jemand zum Beispiel ein bisschen was hat, aber es reicht nicht, dass er genug hat, um die Hajj zu machen oder die Umrah zu machen, dann kann man ihm auch mit diesem Geld helfen. Oder jemand hat gar nichts, möchte aber sehr gern Hajj oder Umrah machen, auch ihm kann man also dann helfen. Fisabilillah ist ein sehr weites Verständnis. Die Ulama haben darunter Wissenserwerb, Studenten zu unterstützen, die den Dien lernen möchten, die Lehre des Koran verbreiten, Institutionen bilden, die dazu in der Lage sind, Buchdruck etc. etc. Vieles, was unter dieser Fisabilillah, alles, was dem Dien von Allah nützt und weiterbringt, hilft, unterstützt, alles, wo kein persönlicher Nutzen von jemandem, sondern der Nutzen vom Dien erstrebt wird, das ist Fisabilillah. Es gibt auch einige, manche Ulama-Gelehrte, die Fisabilillah darunter nur den Qital, die Kampfhandlung sehen und die damit verbundene Hilfeleistungen. Ja, aber die anderen Gelehrten haben das als weites Konzept gesehen. Sonst wäre das vielleicht ein wenig zu eingeengt auf bestimmte Situationen nur. Ja, und der allgemeine Nutzen wäre dann vielleicht benachteiligt. Wie es auch in einem Hadith heißt, dass bis zum Tag der Auferstehung wird es in meiner Gemeinschaft, sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wird es in meiner Gemeinschaft einen Teil geben, der Dschihad machen wird. Und Imam Bukhari, rahimahullah, erklärt diese Aussage und sagt, dies sind die Ahlul Ilm. Das sind die, die die Leute des Wissens sind. Ja, weil das Wissen braucht ja jeder. Derjenige, der jetzt in Kampfhandlungen verwickelt ist, als ein Soldat oder als jemand, der ein Lehrer ist, jemand, der Finanzen, was die Zakat angeht, verwaltet, jeder von ihnen braucht das richtige Wissen darüber. Ja, deswegen, das ist eigentlich so die Basis, und deswegen hat er das, unter anderem deswegen hat Imam Bukhari das so ausgelegt. Dann, wem kann noch die Zakat gegeben werden? Wer ist noch berechtigt? Der Reisende. Und zwar ist das der Reisende, der zu Hause auch möglicherweise auch wohlhabend sein kann, bei sich zu Hause, aber nun auf der Reise ist und eventuell alles verloren hat oder er bedarf einfach einer Hilfestellung, dann kann auch er Zakat empfangen. Genauso jeder andere Ausnahmezustand von, wenn eine Überflutung da ist, ein Tsunami, ein Unglück passiert ist und die Leute haben alles verloren, dann kann natürlich diesen Menschen auch damit geholfen werden. Ja, und was auch gut ist, für einen selber auch, dass man jeder dieser Gruppen vielleicht ein bisschen gibt und versucht, überall Belohnung zu erwerben, zu investieren, in das Jenseits zu investieren. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, war auch eine Person, er pflegte niemals Nein zu sagen, wenn er um etwas gebeten wurde. Entweder konnte er es selber geben oder er half diesemjenigen weiter, wohin zu gehen, wo man ihm weiterhelfen konnte. Ja, aber er sagte nicht Nein. Ja, und man soll nicht zu den Menschen gehören, die andere abhalten, das Nein, gib nicht dort, wer weiß, was die mit dem Geld machen. Und diesen Zweifel ständig sehen. Natürlich, man soll forschen auch und nicht wohlwissentlich in Betrügereien reinlaufen, natürlich. Aber man soll auch gerne geben und man soll auch unterstützen und man soll auch Leute dazu auffordern und eine solche Atmosphäre auch schaffen, wo das Geben als etwas wirklich sehr Vorzügliches gehalten wird. Ja, einer von den Leuten, die unter den Schatten von Allahs Thron sein werden, an einem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer diesen Schatten, einer von diesen Menschen wird sein, der mit der einen Hand so gibt, dass die andere Hand, sogar die andere Hand, nichts davon merkt. Ja, also viel geben, immer wieder geben, auch heimlich geben und öffentlich geben, geheim geben und offenkundig geben, auf jede Art und Weise suchen, die Zufriedenheit Allahs zu erwerben. Unter ihnen gibt es diejenigen, die dem Propheten Leid zufügen und sagen, er ist ein Ohr. Ja, mit diesem ein Ohr meinten sie, er glaubt alles, was er hört. Er hört ja jedem zu. Die Munafiqin waren Menschen, wie wir schon gesehen haben, die gerne Beschuldigungen äußerten und unangemessene Reden führten. Und das war jetzt eine davon, Huwa Udhun, er hört ja jedem zu. Denn gerade die Munafiqin sorgten sich ja sehr, sie redeten ja viel Schlechtes und fürchteten dann immer, wenn jemand zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und vorsprechen wollte, dass nun wird aufgedeckt, was wir vielleicht gesagt haben, weil irgendjemand was mitgehört hat. Ja, und deswegen, anstatt dass sie sich selber änderten und aufhörten, so üble Reden zu führen, sagten sie, guck mal, der hört jedem zu, am besten wäre, wenn er nur uns zuhört und nicht jedem dazu hört. Und hier wird uns auch gesagt, dass diese Rolle des Führers, des Vorstehers, des Imams, dass die auch so sein sollte, also dass er jedem zuhört, jedem Gelegenheit gibt auch, sich äußern zu können. Und das ist das Gute für die Gemeinschaft dann. Sag, er ist ein Ohr des Guten für euch. Er glaubt an Allah und glaubt den Gläubigen. Und er ist eine Barmherzigkeit für diejenigen von euch, die glauben. Für diejenigen aber, die Allahs Gesandtem Leid zufügen, wird es schmerzhafte Strafe geben. Sie schwören euch bei Allah, um euch zufriedenzustellen. Aber Allah und auch sein Gesandter hat ein größeres Anrecht darauf, dass sie ihn zufriedenstellen, wenn sie gläubig sind. Wissen Sie denn nicht, dass es für denjenigen, der Allah und seinen Gesandten zuwiderhandelt, dass es für ihn das Feuer der Hölle gibt, ewig darin zu bleiben? Das ist die gewaltige Schande. Die Heuchler fürchten, dass eine Sura über sie offenbart werden könnte, die ihnen kundtut, was in ihren Herzen ist. Sag, macht euch nur lustig. Allah wird herausbringen, was ihr fürchtet. Ja, immer wenn eine neue Sura offenbart wurde, fürchteten sie natürlich, dass jetzt wird offenbart, was wir vielleicht geheim irgendwo geredet haben, was wir eigentlich denken, was wir eigentlich für auch Verschwörungen schmieden. Ja, und das war die Furcht, die ständig sie begleitete. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, habt ihr euch dann über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht. Ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn wir auch einen Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen Teil dafür, dass sie Übeltäter waren. Ja, wie Kinder sich manchmal auch benehmen. Denn habt ihr nichts anderes als den Dien gefunden, um euch lustig zu machen? Ist das eure Art und Weise, Späße zu machen? Die Heuchler und die Heuchlerinnen stammen voneinander. Sie gebieten das Verwerfliche und verbieten das Rechte und halten ihre Hände geschlossen. Ja, sie geben nicht gerne ab. Sie haben Allah vergessen und so hat er sie vergessen. Gewiss, die Heuchler sind die wahren Frevler. Allah hat den Heuchlern und den Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Hölle versprochen, ewig darin zu bleiben. Es ist ihr Genüge. Und Allah hat sie verflucht und für sie gibt es beständige Strafe. Es ist wie mit denen, die vor euch waren. Sie hatten stärkere Kraft als ihr und mehr Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil und dann habt ihr euren Anteil genossen, wie diejenigen, die vor euch waren, ihren Anteil genossen haben. Und ihr habt schweifende Gespräche geführt, wie die Gespräche, die sie führten. Deren Werke werden im Diesseits und im Jenseits hinfällig. Das sind die Verlierer. Ist ihnen nicht die Kunde von denjenigen zugekommen, die vor ihnen waren? Des Volkes Nuhs, der Ad und der Thamud, des Volkes Ibrahims, der Bewohner von Medien und der umgeschützten Städte? Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Ja, hier ist auch schön, dass erwähnt wird, dass die Gläubigen vor allem erstmal auch ihre eigenen Pflichten erledigen. Sie verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen selber Allah und seinem Gesandten. Ja, das sind nicht Leute, die ständig mit Problemen anderer beschäftigt sind, wie die Munafiqin, die immer über die Angelegenheiten anderer sich lustig machten und sprachen und selber wirklich sogar schwerfällig zum Gebet aufstanden. Sie sind es, deren Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. Allah hat den gläubigen Männern und Frauen Gärten versprochen, durchalt von Bächen, ewig darin zu bleiben und gute Wohnungen in den Gärten Edens. Wohlgefallen von Allah ist aber noch größer. Das ist der großartige Erfolg. Was auch schön ist, dass die gläubigen Männer und Frauen als gegenseitige Beschützer dargestellt werden. Ja, sie komplementieren sich gegenseitig und arbeiten zusammen. Ja, das zeigt uns auch diese Zusammenarbeit, Ta'awun im Guten und das Erbarmen füreinander und sich nicht gegenseitig Hindernisse aufstellen, sich beneiden und sich den Weg abschneiden, sondern nein, mit offenen Herzen zusammenarbeiten und jeder sucht irgendwo einen Anteil an dem Verdienst, bei einer guten Arbeit zu bekommen. Das ist, was eigentlich gewollt wird, diese Zusammenarbeit. Und manche von diesen, die bei einer Sache zusammenarbeiten, sagen wir bei der Organisation eines Unterrichts oder bei der eine Hilfsorganisation zusammenzustellen oder viele, viele Dinge, die man machen kann, manche sieht man vorne arbeiten, man sieht sie. Und viele, viele sieht man aber hinten, hinter den Kulissen arbeiten. Ja, wie wir schon mal erwähnt haben, bei einer Maschine gibt es auch viele, viele Teile. Jedes davon ist wichtig. Manche sieht man aber äußerlich, manche sieht man nicht. Manche wird man vielleicht nie erfahren, was es für wichtige Teile gab, die im Inneren gearbeitet haben. Ja, aber egal, wo man nun steht, man soll die Gelegenheit nutzen, Gutes zu tun. Und nochmal, was wichtig ist, aber selber auch die Pflichten erledigen, wie das Gebet, die Zaka und das Gehorsam gegenüber Allah und seinem Gesandten. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel für das Wort Jahid, mühe dich ab, wie es gemeint ist. Wir wissen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam niemals in seiner gesamten Geschichte gegen die Munafiqin kämpfte. Also eine Kampfhandlung gegen sie vornahm. Dann, wie ist also das Jahid hier gemeint? Es ist also gemeint, sich abmühen, nämlich gegen ihre Verrätereien, ihre Sticheleien, ihre Verleumdungen, ihre unangemessenen Reden, damit angemessen umzugehen. Sich nicht davon beeinflussen zu lassen, sich nicht davon demoralisieren zu lassen, sie auch nicht zu betrauern, wenn sie irgendwo mal nicht mitmachen, nicht beeindruckt zu sein von dem, was sie haben und können. Ja, weil das werden wir auch noch lesen, Suratul Munafiqin, werden wir auch noch lesen, dass sie sehr redegewandt waren, dass sie sehr beeindruckende Persönlichkeiten hatten von ihrem Gehabe und ihrem Äußerlichen. Ja, und dass man sich davon dann auch nicht beeindrucken lässt, sich auch andererseits nicht provozieren lässt, sondern was dann tut? Auf dem, was getan werden muss, die Arbeit, darauf fest verharren bleibt und auch hart im Sinne bleibt, dass man auf deren unangemessenen Forderungen, wie wir vorhin gelesen haben, er hört ja jedem zu. Nein, in diesen Dingen, auf der Sachen der Religion, Prinzipien der Religion, auf die eigene Ideale und Frömmigkeit auch fest verharren bleibt, ihnen gegenüber unnachgiebig ist, weil ihre Forderungen nicht aus dem Glauben heraus, sondern aus dieser Stichelei und aus dieser Unruhestifterei heraus gemacht werden. Warlud alayhim, also wie feststehend, wie ein Fels in der Religion und sich von dem nicht beirren oder verwirren lassen, was diese also an Demotivierenden tun. Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt, aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben. Ja, hier geht es um die Munafiqin wieder. Und was hatten sie denn gesagt, was sie hier schwören, sie hätten es nicht gesagt? Und das war einiges. In den Überlieferungen wird berichtet, dass zum Beispiel einer von ihnen sagte, ach, wenn dies wirklich alles wahr ist, was der Prophet so bringt, dann sind wir ja schlimmer als Esel. Ja, und das war eine Art der Belustigung und Erniedrigung, die sie äußerten. Bei einer anderen Gelegenheit, und das war bei der Schlacht von Tabuk, ging ein Kamel verloren und alle waren das am Suchen und da saßen dann einige Munafiqin zusammen und lachten und belustigten sich und sagten, schaut mal, der Prophet bringt uns Nachrichten von den obersten Himmeln und er weiß nicht, wo dieses Kamel ist. Ja, und sie waren mit auf der Schlacht und hatten sich die ganze Mühe gemacht, das muss man sich mal überlegen. Und sie waren mit ausgezogen und trotzdem ihr Nifaq und ihre Unernsthaftigkeit ließ sie trotzdem noch solche Reden führen. Und das ist nicht die Art eines Gläubigen, so benimmt sich ein Munafiq. Und dann, Allah informierte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, durch Offenbarung, wie diese sprachen. Mal informierte er ihn, mal auch nicht. Und mal informierte er ihn. Und es war nicht die Art des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, diese dann offen zu konfrontieren, ihrem Verhalten. Üblicherweise tat er das nicht. Wenn aber doch dann mal etwas rauskam, was sie dann wieder so gesagt hatten, dann pflegten sie zu schwören, dass nein, bei Allah, wir sind doch treu, wir sind doch Gläubige, wir haben das nicht gesagt. Und daraufhin offenbarte Allah also, doch, sie haben das Wort des Unglaubens geäußert. Und dann sagt Allah, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. Und sie haben noch ganz andere große Dinge vorgehabt, die Allah vereitelt hat. Und das ist hier eine Andeutung auf, als sie auf dem Weg, auf dieser der Schlacht von Tabuk, als sie auf dem Weg waren, auf dem Rückweg war das, gab es einen engen Durchgang. Da gibt es einiges, steht dazu in den Auslegungen, was die Munafiqin auf jeden Fall vorhatten, dass sie eine Gelegenheit nutzen wollten, die Muslime zu attackieren und anzugreifen. Aber Allah vereitelte dieses Vorhaben von ihnen, und das ist hier, was angesprochen wird. Sie hatten noch ganz andere Dinge vor. Sie wollten euch ja sogar angreifen und die Person des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sogar angreifen. Und das, was sie da sagen, haben sie gesagt, und sie haben sogar anderes noch vorgehabt. Und sie grollten darüber nur, dass Allah und auch sein Gesandter sie von seiner Huld reich gemacht hat. Also warum verhalten sie sich denn so? Warum grollen sie denn so? Ist es denn nicht so, dass nachdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ausgewandert war von Mekka nach Medina, ist es denn nicht so, dass die ökonomisch-finanzielle Lage in Medina dadurch sehr viel besser wurde? Die Geschäfte liefen gut. Sie, auch die Munafiqin profitierten davon. Ja, sie hatten also Anteil auch an den Beuteerwerbnissen, die Muslime machten, auch daran hatten sie also Anteil. Das heißt also, wenn man durch jemanden Gutes erfahren hat, dann ist doch das Mindeste, was man in Antwort dazu geben kann, dass man ihm gegenüber Wohlwollen zeigt, Treue zeigt und nicht, wie diese sich verhielten, Verrat, Betrug, Verschwörungen, heimliche Pläne. Ja, aber die Munafiqin waren unter ihresgleichen und redeten mit ihresgleichen und sahen nicht ein, was sie da an Frevel leisteten. Wenn sie nun bereuen, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abkehren, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe im Diesseits und Jenseits strafen. Und sie werden auf der Erde weder Schutzherrn noch Helfer haben. Und unter ihnen gibt es manche, die gegenüber Allah eine Verpflichtung eingegangen sind. Wenn er uns etwas von seiner Huld gewährt, werden wir ganz gewiss Almosen geben und ganz gewiss zu den Rechtschaffenen gehören. Also wenn wir nur hätten, würden wir ja viel Gutes tun. Also sie schoben es wieder auf die Umstände, dass sie ja nicht anders könnten. Als er ihnen aber von seiner Huld gewährt hatte, geizten sie damit und sie kehrten sich widerstrebend ab. Ja, und das passiert uns allen mal. Das war jetzt eine Beschreibung von den Munafiqin zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber das machen wir alle mal, dass wir große Reden schwingen, dass wenn ich diese Gelegenheit hätte, würde auch ich lernen, würde auch ich spenden, würde auch ich viel beten. Ja, und wenn Allah uns dann diese Umstände gibt und diese Möglichkeiten gibt, dann verhalten wir uns leider oft nicht so, wie wir vorher gedacht haben oder versprochen haben, dass wir handeln würden. So setzte er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zum Tag, an dem sie ihn begegnen werden, dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie ihm versprochen hatten und dass sie zu lügen pflegten. Ja, Allah setzt in ihre Herzen Heuchelei ein, bis zum Tag, wo sie ihm, Allah, begegnen werden. Wissen sie denn nicht, dass Allah ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche kennt und dass Allah der Allwisser der verborgenen Dinge ist? Diejenigen, die gegen die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen der Almosen verhöhnen und auch die gegen diejenigen, die nichts als ihre Mühe als Leistung zu erbringen finden und dann über sie spotten, Allah spottet über sie und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Ja, ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hatte die ganze Nacht gearbeitet bei der Quelle eines Juden in Medina und hatte sich dadurch ein paar Handvoll Datteln verdient und diese wollte er dann am nächsten Tag spenden, als der Gesandte nämlich dazu aufgerufen hatte, für diese Schlacht von Tabuk zu sammeln, dass jeder spenden sollte. Und er wollte einen Anteil auch geben, hatte aber nichts, arbeitete hart, verdiente sich etwas und gab das dann als Spende. Die Munafiqin sahen das und fingen an, sich lustig zu machen und sagten solche Dinge wie, wollt ihr jetzt mit einer Handvoll Datteln die Römer erobern? Ja, wollt ihr in den Kampf ziehen mit Datteln? Ja, also machten sich darüber lustig und das war nur eine Gelegenheit von vielen, die sie dazu nutzten, sich zu belustigen, denn das eigentliche Problem war ja, dass sie kein Wohlwollen hatten gegenüber dieser Sache der Muslime. Sie betrachteten sich als eigene Sache, nicht als ihre Sache, sonst hätten sie diese Bemühung des Gläubigen anerkannt und wären dadurch auch selbst motiviert worden. Ja, also der Gläubige soll sich nicht so benehmen, dass er andere belächelt und lustig macht und jeder kann, so viel er kann, jeder bemüht sich, wo er kann und das ist nicht unsere Sache, die Bemühungen anderer zu beurteilen. Bitte um Vergebung für sie oder bitte nicht um Vergebung für sie. Wenn du auch 70 Mal um Vergebung für sie bittest, so wird Allah ihnen doch nicht vergeben. Dies geschieht deshalb, weil sie Allah und seinen Gesandten verleugnet haben Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Ja, also Nifaq, die Heuchelei, ist eine Krankheit des Herzens, wenn die so weit fortschreitet, dass man auf ihr stirbt und sie ein solches Maß hat, dass Allah einen als Frevler bezeichnet, dann nützt noch nicht mal die Dua, die für ihn gemacht wird, nützt nicht mal diese ihn mehr. Sie erreicht ihn nicht mehr, sie wird nicht mehr akzeptiert für ihn. Selbst wenn er als äußerlich gesehen als Muslim gestorben ist, wird sogar gesagt, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sogar er bittet für ihn um Vergebung. Selbst dies wird nicht für ihn angenommen. Ja, warum? Weil es in ihm nämlich nicht nach Glauben aussah, sondern nach dem, was Allah hier bezeichnet. Die Zurückgelassenen waren froh darüber, dass sie hinter Allahs Gesandten daheim sitzen geblieben sind. Und es war ihnen zuwider, sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abzumühen. Und sie sagten, rückt nicht in der Hitze aus. Sag, das Feuer der Hölle ist noch heißer, wenn sie es doch verstehen würden. So sollen sie ein wenig lachen und sollen häufig weinen als Lohn für das, was sie erworben haben. Wenn Allah dich zu einem Teil von ihnen zurückkehren lässt und sie dich um Erlaubnis bitten, hinauszuziehen, dann sag, ihr werdet niemals mit mir hinausziehen und ihr werdet mit mir gegen keinen Feind kämpfen. Ihr seid ja das erste Mal damit zufrieden gewesen, daheim sitzen zu bleiben. Bleibt nun daheim sitzen mit denen, die zurückbleiben. Und bete niemals über jemanden von ihnen, der gestorben ist, und stehe nicht an seinem Grab. Sie verleugneten ja Allah und seinen Gesandten, und sie starben als Frevler. Ja, also wenn jemand immer wieder zu etwas gerufen werden muss, er immer wieder Unwillen zeigt, gerne zurückbleibt, immer wieder seine eigenen Interessen darüber stellt, über dem, was das Allgemeinwohl verlangen würde, ja, dem soll man dann auch keine weitere Arbeit mehr geben. Oder der Anführer kann entscheiden, dass er diesem nicht mehr weitere Arbeit gibt. Ja, denn sonst wird er die Arbeit ja auch wieder mit Unwillen ausführen, sich wieder lustig machen, sich vielleicht auch nur bereichern wollen. Ja, denn diese Munafiqin, wenn die harten Zeiten vorbei waren, dann kamen sie auch wieder gerne und gingen auch gerne wieder mit los, wenn sie nämlich die Hoffnung hatten, dass Beute erbeutet werden würde. Das heißt, das Eigentliche waren dann also das Verfolgen ihrer Interessen und nicht das gerne, bereitwillig Dasein, um im Dienste der Religion zu stehen. Ja, sie beobachteten nur und folgten ihren eigenen Nutzen. Ja, und solche Leute, wenn sie mit dabei sind, machen auch die Moral anderer runter. Ja, und deswegen bleibt nun daheim sitzen. Und wer blieb zurück, gerade bei dieser Schlacht von Tabuk? Bei anderen Schlachten war das auch mal anders, dass nicht alle auszogen, dass eine kleine Einheit nur auszog. Aber gerade bei dieser Schlacht war es so, dass wirklich fast nur Frauen, Kinder, Alte, Kranke und Mittellose zurückblieben. Es wird also gesagt, dann bleibt, euch wird nicht mehr die Möglichkeit gegeben. Der Prophet soll für sie, wenn jemand von ihnen gestorben ist, nicht an seinem Grab stehen, nicht für ihn beten. Als der Führer der Munafiqin, Abdullah bin Ubay, gestorben war und sein Sohn war ein aufrichtiger Gläubiger, aufrichtiger Muslim gewesen, der Sohn kam dann also zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und bat ihn um ein Kleidungsstück, damit er es für seinen Vater, der ja der Führer der Munafiqin gewesen war, und das war dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auch bekannt, er bat den Gesandten also um ein Kleidungsstück, damit er es als Leichentuch für seinen Vater benutzen könne. Und er bat auch den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zu kommen und für seinen Vater zu beten, das Totengebet zu verrichten. Und der Gesandte, Allah, sallallahu alaihi wasallam, gab ihm ein Kleidungsstück und er war auch bereit, für ihn das Gebet zu verrichten und war schon auf den Weg. Und daran sehen wir auch dieses große Herz des Gesandten, Allah, sallallahu alaihi wasallam. Er wusste genau, wie viel Schaden Abdullah bin Ubay verbreitet hatte, wie wenig Loyalität in diesem Menschen vorhanden gewesen war, wie viel Verschwörungen und Intrigen dieser geschmiedet und manche sogar durchgeführt hatte. Und trotzdem war er bereit, für diesen Menschen beten zu gehen. Doch dann kam dieser Befehl von Allah und Allah hielt ihn auf und sagte, nein, für diesen Menschen betest du nicht und auch an seinem Grab sollst du nicht stehen. Sie verleugneten ja Allah und seinen Gesandten und sie starben als Frevler. Ihr Besitz und ihre Kinder sollen dir nicht gefallen. Allah will sie ja nur im Diesseits damit strafen und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. Und wenn eine Sura als Offenbarung hinabgesandt wird, glaubt an Allah und müht euch zusammen mit seinen Gesandten ab. Dann bitten dich die Bemittelten unter ihnen um Erlaubnis und sagen, lasse uns mit denen zusammen sein, die daheim sitzen bleiben. Ja, das heißt also, das, was Allah ihnen gegeben hat an Besitz und Familie und was auch immer sie da alles haben, sie benutzen das nicht, um Allah näher zu kommen, sondern sie wollen in den in den Ruhestand versetzt werden und wollen sich darauf ausruhen, was sie haben, und sie erhalten ihren Wohlstand dadurch, dass sie den Dien zurückstellen und das, was sie haben, ganz nach vorne als oberste Priorität stellen, und das soll keinen von uns beeindrucken. Sie waren damit zufrieden, zusammen mit den zurückbleibenden Frauen zu sein, und ihre Herzen wurden versiegelt, so verstehen sie nicht. Aber der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, mühten sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person ab. Das sind die, für die es die guten Dinge geben wird, und das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Allah hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen. Ewig darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Und diejenigen von den Wüstenarabern, die sich entschuldigen wollten, kamen her, um Erlaubnis zu erhalten. Und daheim blieben diejenigen sitzen, die Allah und seine Gesandten belogen. Treffen wird diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe. Kein Grund zur Bedrängnis wegen des Daheimbleibens ist es für die Schwachen, für die Kranken und für diejenigen, die nichts finden, was sie ausgeben können, wenn sie sich gegenüber Allah und seinem Gesandten aufrichtig verhalten. Gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und auch nicht gegen diejenigen, die, als sie zu dir kamen, damit du ihnen gäbest, worauf sie mitreiten könnten, und du sagtest, ich finde nichts, worauf ich euch mitreiten lassen kann, sich abkehrten, während ihre Augen von Tränen überflossen, aus Traurigkeit darüber, dass sie nichts fanden, was sie ausgeben konnten. Ja, also die Zustände sind also sehr, sehr verschieden. Im Aussehen ist es gleich aus, sieht es gleich aus. Alle bleiben zu Hause, die anderen ziehen aus und die bleiben daheim sitzen. Aber die einen haben Wohlwollen gegenüber der Sache. Sie würden gerne, wenn sie könnten, aber sie haben nicht die Möglichkeit. Ja, das heißt also, es gibt durchaus legitime Gründe, aber die Absicht und die Einstellung, die muss rein, treu und loyal sein. Ja, aber wenn jemand keine Mittel hat, keine Möglichkeit hat, dann weiß Allah, was im Herzen ist. Und es heißt sogar in authentischen Hadithen, dass wenn jemand nicht kann, er würde aber gern mitmachen, mitarbeiten, an welcher guten Sache auch immer, dann kriegt er die gleiche Belohnung wie die, die tatsächlich dran arbeiten. Warum? Weil wenn er könnte, würde er das Gleiche tun. Eine Möglichkeit zu belangen gibt es nur gegen diejenigen, die dich um Erlaubnis bitten, obwohl sie reich sind. Sie waren damit zufrieden, zusammen mit den zurückbleibenden Frauen zu sein. Allah hat ihre Herzen versiegelt, so dass sie nicht Bescheid wissen. Ja, damit kommen wir zum Ende von der Lektion 10. Alhamdulillah, haben Allah uns ermöglicht, ein Drittel des Korans zusammen zu lesen. Inshallah auch etwas zu verstehen. Inshallah auch zu verstehen, wie viel es noch zu erfahren gibt. Wie viel es noch zu erforschen und zu lernen gibt. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.